Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. We are in John 15. Wir sind in Johannes 15. Verse 13. Vers 13. For the greatest love of all is a love that sacrifices all. Denn die größte Liebe von allen ist eine Liebe, die alles opfert. And this great love is demonstrated when a person sacrifices his life for his friends. Und diese große Liebe wird zum Ausdruck gebracht, wenn ein Mensch sein Leben für seine Freunde hingibt. You know, this is so perfectly what Jesus has expressed. Das hat Jesus so perfekt verkörpert. You know, Jesus didn't just talk about how much he loves us, he sacrificed. Er redete nicht nur davon, wie sehr er liebte, er opferte. You know, the Apostle of John says, my beloved, do not love in words, but love in deeds. Der Apostel Johannes sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, sondern in Tat und Wahrheit. You know, many times a lot of people have said to me, oh, I love you, Reinhard, I love you, Reinhard. Weißt du, Leute haben mir schon so oft gesagt, oh, ich liebe dich, Reinhard, ich liebe dich, Reinhard. And I do know that there are some people who are actually very sincere. Und ich weiß, dass darunter auch Menschen sind, die das ernst nehmen. But I also do know there are some who are not. Aber ich weiß auch, dass einige es nicht tun. Not in the sense that, like, they're just trying deliberately to be insincere. Nicht in dem Sinne, dass sie buchstäblich unaufrichtig sind. But let me explain this to you. Sondern lass es mich dir erklären. You know, I think in the Christian circle it's just become a very easy and just a slogan. Hey, I love you. Yeah, I love you too. Ich denke, in christlichen Kreisen ist es zu einer Art Slogan geworden, zu sagen, hey, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. But you know, Jesus made it very clear, love is sacrifice. Aber Jesus macht sehr deutlich, dass Liebe Opfer bedeutet. In my book about walking in perfect love, I write this. In meinem Buch, In perfekter Liebe leben, schreibe ich, one of the definition of true agape love is, dass eine der Definitionen von echter Agape-Liebe ist, love suffers pain voluntarily. Liebe erleidet freiwillig Schmerz. You know, and Jesus said this very clearly here. Jesus sagt das hier ganz klar. You know, the greatest love is a love that sacrifices. Die größte Liebe ist die, die opfert. You know, and we have to learn again in the Christian world to love like this. Wir müssen in der christlichen Welt wieder lernen, so zu lieben. Many people are willing to love as long as it doesn't cost so much. Viele Leute sind bereit zu lieben, solange es nicht so viel kostet. Well, that's not love. Das ist keine Liebe. You know, we're willing to love with words, we're willing to give a little bit of sacrifice. Wir sind bereit, mit Worten zu lieben und ein bisschen was zu opfern. But when it comes of truly sacrificing it all, aber wenn es darum geht, wirklich alles zu opfern, of giving up our comfort, giving up our finances, giving up our opinion, unseren Komfort aufzugeben, unsere Finanzen und unsere Meinung, you know, then suddenly we realize how little we actually love. Dann merken wir, wie wenig wir wirklich lieben. You know, and Jesus said, and this great love is demonstrated when a person sacrifices his life for his friends. Und Jesus sagte, diese große Liebe drückt sich aus, wenn jemand sein Leben für seine Freunde opfert. I have a little question. Ich habe eine kleine Frage. And I don't want an answer. Und ich möchte keine Antwort. But I actually wonder how many Christian, and we're talking in a global sense now, doch ich frage mich, wie viele Christen, und wir sprechen hier in globalem Sinn, are actually willing to sacrifice their life for their other Christian brothers and sisters. Wirklich bereit sind, ihr Leben für ihre Brüder und Schwestern in Christus zu opfern. That's a question that I have. Das ist eine Frage, die ich habe. You see, Jesus said the true love sacrifices everything. Jesus sagte, dass echte Liebe alles opfert. Think how quickly we complain when we have to sacrifice a little bit. Überleg mal, wie schnell wir uns beschweren, wenn wir ein bisschen opfern müssen. You see, Jesus sacrificed his life. Jesus opferte sein Leben. But because we have not learned to live a life of sacrifice in general, aber weil wir im Allgemeinen nicht gelernt haben, ein Leben der Hingabe zu führen, we find it very hard to truly grasp the deep love that Jesus has for us. Fällt es uns schon schwer, die tiefe Liebe zu ergreifen, die Jesus für uns hat? And if you don't grasp the true love that Jesus has for you, und wenn du nicht die wahre Liebe ergreifst, die Jesus zu dir hat, how are you going to walk in love? Wie willst du dann in Liebe leben? You know, think about this. Denk mal darüber nach. The Bible tells us that he who has not spared his own son, that's Romans chapter 8. Die Liebe lehrt in Römer 8, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. How shall he not freely with him give us everything? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? You know, Think about this statement. Denk über diese Aussage nach. Jesus has already given everything, his own life. Jesus hat bereits alles gegeben, sein eigenes Leben. If we would truly understand that depth of love, wenn wir diese Tiefe der Liebe wirklich verstehen würden, how could we ever now stress about provision? Wie können wir uns da je zwecks Versorgung stressen? Or any other thing that we need from Jesus? Oder irgendetwas anderem, was wir von Jesus brauchen. It's because we truly haven't understood the depth of the sacrifice of love. Es liegt daran, dass wir nicht wirklich die Tiefe des Opfers der Liebe verstanden haben. Once we understand that this is a deep sacrifice of love, sobald wir verstehen, dass das ein tiefes Opfer der Liebe ist, what would happen? Was würde passieren? It would be impossible for us to worry about Jesus providing for us. Es wäre unmöglich, dass wir uns Gedanken machen, ob Jesus für uns sorgt. Or accepting us. Oder uns annimmt. Or loving us. Oder uns liebt. Or unconditionally embracing us. Oder uns bedingungslos umarmt. So we have to come to this place where we really understand his sacrifice of love. Wir müssen also an den Punkt kommen, wo wir wirklich sein Opfer der Liebe begreifen. You know, nobody killed Jesus on the cross. Niemand hat Jesus am Kreuz getötet. He sacrificed his own life out of deep love for you. Er hat sein eigenes Leben aus tiefer Liebe zu dir geopfert. So all the time we have to keep coming back to the cross. Wir müssen also immer wieder zum Kreuz kommen. Not only as the place where Jesus shouted it is finished. Nicht nur als den Ort, wo Jesus rief, es ist vollbracht. Not only at the place where our sins were completely forgiven. Nicht nur als den Ort, wo unsere Sünden völlig vergeben wurden. But as a place of total sacrifice out of deep personal love. Sondern als den Ort des absoluten Opfers aufgrund tiefer persönlicher Liebe. Once our hearts are conquered by this is the deepest sacrifice of love, we will not doubt anything else anymore. Sobald unser Herz davon eingenommen ist, dass das tiefgreifendste Opfer der Liebe ist, werden wir nichts anderes mehr in Frage stellen. Think. Überleg mal. Jesus said, I love you so deeply, I give my life. And now we doubt that he will give us a few hundred, whatever, euros, dollars, cents to pay our bills. Jesus sagte, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben für dich hingab. Und jetzt bezweifeln wir, ob wir genug Geld haben werden, um unsere Rechnungen zu bezahlen? So it goes back to the place that we have not really understood the deep sacrifice of his love. Es ist also darauf zurückzuführen, dass wir nicht wirklich sein tiefgreifendes Opfer der Liebe verstanden haben. So keep meditating on he gave his life out of a sacrifice of love, not of duty. Also meditiere darüber, dass er sein Leben als ein freiwilliges Opfer der Liebe hingab, nicht als Pflicht. He gave it for you because he loves you. Er gab es für dich hin, weil er dich liebt. Keep thinking about this today. Denk heute mal darüber nach. We'll talk to you tomorrow. Wir machen morgen weiter.